morgens bis abends, Tag aus, Tag ein. Alle Hannelore. Und wenn die Feierabendstunde naht, ist der Soldat auch treu und bleibt Soldat. Denn draußen dort vor dem Tore wartet Hannelore. Denn draußen dort vor dem Tore wartet Hannelore. Scheiden muss, Hanne, Hannelore, dann geh ich nicht fort ohne Abschiedskuss. Hanne, Hannelore, mit meinem Herzen werd ich bei dir sein und immer denken an das Stelligheim da draußen, dort oben.